wie wenn er sagt, sei der Wandel, den du in der Welt sehen möchtest, total übersetzt. Und da, das ist ja vielleicht die Brücke, da das Verbindung an uns selbst. Und dann ändert sich das im Aus. Ja, das ist schön, das lassen wir so stehen. Also ich habe so dieses romantische Bild von mir, wenn ich glücklich bin und wenn ich so mit mich selber gefunden habe, dann kann ich dieses Glück vermehren, dann kann ich so diese Liebe, die ich erfahre, weitergeben. Das ist so mein Bild. Und das klingt halt im Widerspruch zu dem, ja, Glück macht Träne, also das ist halt für mich genau anders. Achso, das habe ich so ganz schön rausgehört. Nee, wenn ich auch Unglück. Wie bitte? Nee, wenn ich auch Unglück. Achso. Ja, den. Okay. Ja, ich würde gerne mal kurz was sagen. Wir sind zwar, ich weiß nicht, wie die Zeit kommt, glaube ich. Wir können bis 13 Uhr, glaube ich. Ich denke, wir würden das gut, dass einzelne hier etwas aktiver werden. Das wäre auch schön. Also, dass man es nicht so gleich abholt als Selbstbegegnung oder so. Eigentlich wäre das besser, wenn alle von uns nicht mehr haben, weil man ja auch schon manchmal echt mit Gedanken so in sich wirkt, die dann gar nicht mehr gehört werden. Also, ich weiß nicht, ich sehe mich selbst so an der Betrachtung dessen, wie ich glücklicher sein könnte, habe ich irgendwann entdeckt, dass es irgendwie so zwei Wege gibt, so den hedonistischen Weg, so durch ein gesundes Glück, sag ich mal, oder versucht, den nachzuahmen, aber irgendwie den nachzuwaschen. Und den anderen Weg, bei ironisch, bei dem Leistungsprinzip, was heute ja so sehr, so unglaublich ein Glück darin wird. Und in anderen Ländern, so wie in India oder sonst wo, ist eigentlich ja so dieser strebsame, kultiviert, sag mal, in der Gesellschaft. Und anscheinend fördert es doch viel mehr Glück, je nachdem, wie wir es ausgeübt sind. Also, ich finde, dass die meisten durch die Handlung Selbstbestätigung erfahren und auch Glückszustände erfahren. Also nicht nur dieses Flow-Erlebnis oder sonstiges, sondern dass sie sozusagen das Leisten daran sich erfreuen können. Also schon im Sinne einer Handlungsfähigkeit auch. Ja, also die Handlungsfähigkeit, die Fähigkeit eben dieses gute Gefühl schöpfen. Also nicht durch Party und sich gut gehen lassen, einfach nicht mehr trinken, so absolut den Unterschied üben. Das erfüllt einen, wie ich auf Dauer irgendwann merken kann, dass man dadurch Pflege wird und irgendwie nicht so wirklich glücklich und ein bisschen erfüllt und irgendwie hat es keinen dauerhaften Wert irgendwie, weil und Grund von irgendwelchen Handlungen, die anscheinend kein gut sein sollen, irgendwie doch am Ende nicht mehr so wertgeschätzt werden, weil es zu Zufriedenheit nicht gibt. Und Zufriedenheit erkennt man eher so durch diesen Leistung, die man sich selbst assoziiert mit dem Problem. Hast du mich verstanden? Ich finde ich eine interessante Sichtweise, ich glaube auch nicht, dass der einzige Weg ist, also diese Leistung. Zum Beispiel, du hast mir eben angesprochen, im Chinesischen ist es strebsam, es gibt genau eben nicht, es ist nicht strebsam, es ist nicht das Konfuzianistische, sondern eher so das Daoistische, was halt das ideale Wu-Wei, also nichts tun. Also wirklich nichts tun, was unglaublich schwer ist. Ich glaube, ähnlich schwer ist, wie was zu beobachten und was zu bewerten. Also nichts zu tun, auch jetzt nicht gehen, oh, da tut mein Knie weh, jetzt möchte das aufhören, auch das nicht zu tun, oder ich möchte glücklicher sein, oder dieses Verlangen nach strebsam Lust, nach Strebsamkeit oder nach Veränderung der Verhältnisse. Man kann ja Glück auch so sehen, dass, also einfach gegenüberstellen, entweder bin ich dann zufrieden, was jetzt gerade um mich herum passiert, oder ich bin dann unzufrieden. Eigentlich nur positiv und negativ. Und wenn ich damit zufrieden bin, was im Moment um mich herum passiert, was vor allem natürlich nicht auf die äußeren Umstände, sondern auf meine eigenen Sichtweise ankommt, bin ich glücklich. Wenn nicht, nicht.

ein bisschen in die Richtung ab, die Diskussion der Schulen, wo es geht halt so ein bisschen mehr voran. Danke für deinen Vortrag. Danke. Genau. Ich glaube,